Die geschlossene Gesellschaft und ihre Freunde. In der Zeitung steht, der Täter hat einen Migrationshintergrund. Ganz ehrlich, welche Haarfarbe hat der Täter vor ihrem inneren Auge? Wir denken nicht an blonde Dänen oder braunhaarige Franzosen, obwohl über 4 Millionen Einwanderer in Deutschland aus EU-Ländern stammen. Wir denken bei Migrationshintergrund vielmehr an den Nahen und Mittleren Osten oder an Afrika. Hat man in den 80er und 90er Jahren noch gesagt, mein Klassenkamerad ist Türke oder meine Ärztin ist Perserin, lautet die Sammelbezeichnung für sie heute Muslim. Selbst wenn die Deutschen türkischer, syrischer oder libanesischer Herkunft gar nicht gläubig sind. Muslim ist inzwischen eine Chiffre für das bedrohliche Fremde geworden. Vor allem Menschen, die einen niedrigen Wert bei den Persönlichkeitsmerkmalen Offenheit und Mitgefühl haben, neigen zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Sie tendieren auch eher zu einer essentialistischen Denkweise, die man mit dem Prinzip »Kennst du einen, kennst du alle« charakterisieren kann. Das führt zu Fehlschlüssen wie »Weil einige Terroristen Muslime waren«, führen alle Muslime Böses im Schilde. Wissenschaftler vom Göttinger Institut für Demokratieforschung führen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit auf 2 Mechanismen zurück. Erstens diene die Abwertung einzelner Gruppen der Kompensation der eigenen Unwertigkeitsgefühle. Und zweitens würden die Statusängste in der Unter- und Mittelschicht zu einer Verrohung, einer Entnormativierung und Verwilderung sozialer Konflikte führen, wie es der Sozialwissenschaftler Oliver Nachtwey ausdrückt. Beides mag in einigen Fällen zutreffen, kann aber nicht erklären, warum beispielsweise in Deutschland und den Niederlanden Fremdenfeindlichkeit in den letzten Jahren zugenommen hat, obwohl in beiden Ländern die Arbeitslosigkeit deutlich zurückgegangen ist. Außerdem werten Personen mit einer menschenfeindlichen Gesinnung fremde Gruppen zwar ab, müssten allerdings, um sich selbst dadurch aufzuwerten, die Fremden ständig als Kontrastfolie in ihrer Nähe haben, um auf sie herabblicken zu können. Tatsächlich wollen Menschenfeinde aber oft, dass die Fremden verschwinden. Und einige sind sogar bereit, dabei Gewalt einzusetzen, wie die Vorfälle in Rostock-Lichtenhagen und andere Angriffe auf Flüchtlingsheime zeigen.